B2C. Ja, das können wir erstmal so stehen lassen. Und ich möchte gleich zu Beginn einen wichtigen Punkt nennen, der oft vergessen wird, weil er vielleicht so banal erscheint. Ein warmes und ruhiges Untersuchungszimmer. Wenn kleine Kinder oder gar Säuglinge zur Untersuchung entkleidet werden, kühlen sie enorm schnell aus. Für mich ist es wichtig, dass schon die Arzthelferinnen eine beruhigende Ausstrahlung auf Kind und Eltern haben. Sie sind die Ersten, die die Kinder sehen. Sie müssen abschätzen, wie der Zustand des Kindes ist. Spielt es? Lächelt es? Bewegt es sich? Oder ist es apathisch? Ja, Herr Steiger, da stimme ich Ihnen in Gänze zu. Damit etabliert man schon ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit. Und wenn die Kinder dann in den Behandlungsraum kommen, lasse ich ihnen erstmal Zeit. Ich habe ein paar Spielsachen und Plüschtiere. Die hat natürlich nicht jedes Krankenhaus, Frau Müller. Ich bin schon der Auffassung, dass Praxen, Notfallambulanzen oder Krankenhäuser, die gelegentlich Kinder als Patienten aufnehmen, eine Art Minimalausstattung haben sollten. Da können Sie zum Beispiel an einem Elefanten oder Bären die geplante Untersuchung vorspielen. Das dürfte wohl kaum das Jahresbudget sprengen. Frau Dierhoff, Sie möchten noch etwas einwenden? Nein, nein. Ich möchte auf einen weiteren Punkt im Umgang mit Kindern zu sprechen kommen. Es ist wichtig, mit dem Kind zu reden. Das wird so oft vergessen. Das Kind ist der Patient. Viele reden gleich mit den Eltern über das Kind, obwohl die Kinder viele Fragen zu Beschwerden selbst beantworten können. Das setzt natürlich voraus, dass die Schritte in der kindlichen Entwicklung geläufig sind. Früher hatten wir ja alle selbst Kinder zu Hause und wussten automatisch, was ein Dreijähriger so konnte oder können sollte. Das ist heute anders. Aber ich möchte noch für die jungen Kolleginnen und Kollegen anfügen, dass es wichtig ist, einen klar strukturierten Untersuchungsablauf zu haben. Vor allem dann, wenn die Gesamtumstände der Untersuchung hektisch und schwierig sind. Da macht man das Wichtigste zuerst. Apropos zuerst, zuletzt sollte man die unangenehmen Untersuchungsschritte durchführen. Und welche meinen Sie damit, Frau Dierhoff? Alle die, von denen ich weiß, dass sie schmerzhaft sein werden. Und dann die Inspektion des Mund- und Rachenraumes oder der Ohren. Lassen Sie die Eltern bei der Untersuchung im Raum? In aller Regel schon. Ich schaue auch, dass ich nach Möglichkeit immer eine Helferin bei mir habe. Wenn Blutentnahmen geplant sind, macht es Sinn, die Punktionsstelle frühzeitig mit einer betäubenden Lokalanästhetikersalbe einzureiben. Viele Kinder und später Erwachsene nennen die Blutentnahme als besonders traumatische Erlebnisse. Ich wärme mein Stethoskop vor der Untersuchung immer mit den Händen an. Dann kündige ich die Untersuchung langsam an. Die Kinder erschrecken sich sonst fürchterlich, wenn plötzlich ein unbekanntes und kaltes Ding auf ihrer Brust ist. Oder das Kind vorher mit dem Stethoskop den Bären untersuchen lassen. Auch eine gute Idee. Und dann gibt es zum Schluss eine große Spritze, kleine Spielzeuge oder ein witziges Pflaster. Passt auch ins Budget. Wir haben sogar eine Tapferkeitsurkunde.